Ich grüße euch alle zu unserem heutigen Vortragsabend. Und ganz besonders herzlich begrüßen wir unseren Gast heute Abend, Bhante Dharmadipa. Wenn ich halbwegs detailliert Bhante Dharmadipa jetzt vorstellen sollte, dann würde es etwa die Hälfte des Abends dauern. So eine umfangreiche und bunte Anamnese. Kommt gerade aus dem Notiz. Bhante Dharmadipa wurde in Tschechien geboren, 1949, studierte chinesische Philosophie und Literatur und kam im Zusammenhang mit der Invasion, mit der russischen Invasion in Tschechien nach Berlin und erzählte eben gerade, dass er in einem Flüchtlingslager untergebracht werden sollte. Das wollte er aber nicht, da er schon einen ersten Kontakt zum Buddhismus hatte über seine chinesischen Literaturstudien, nahm er das Telefonbuch und suchte nach buddhistischen Häusern oder Adressen in Berlin und kam so zum buddhistischen Haus nach Frohnau. Und das war sein erster wirklicher Kontakt mit dem Buddhismus. Zufällig, Fragezeichen. Zufälle gibt es nicht aus buddhistischer Sehensweise. Also seine ersten Kontakte in Berlin. Dann von Berlin ging es weiter nach Indien, nach Nalanda. Einige von euch werden sich noch erinnern an unsere Reise nach Bodh Gaya. Einige haben die alte buddhistische Universität in Nalanda besucht und dort hat Bhante Dharmadipa studiert. Seine Studien gingen weiter, ich kann jetzt nicht alle Städte aufzählen, einige Jahre lang in Taiwan, China. Er ist in der Mahayana-Tradition ausgebildet und trägt auch heute die Robe der Mahayana-Mönche. Er wurde zum Mönch ordiniert in der Mahayana-Tradition und auch in der Theravada-Tradition. In der Theravada-Tradition, dann später in Sri Lanka, ebenfalls nach intensiven Studien dort. Und er verbrachte jahrelang in Burma, auch dort bei sehr wichtigen Lehrern und wurde dort von einem weltbekannten Lehrer dort, Paok, als der erste westliche Schüler befunden, der in der Lage war, das Dharma im Westen zu lehren. Bhante Dharmadipa lehrt jetzt nun seit 20 Jahren weltweit. Er lehrt in Asien natürlich. Er hat ein Zentrum, wir haben uns eben gerade ein bisschen unterhalten, ein Zentrum in Indien. Er lehrt in Nordamerika, in Südamerika und auch in Europa. Und vor 2 Jahren war er zum ersten Mal in diesem Zentrum und wir haben einige Tage ihm zugehört und von ihm viel lernen können, nachhaltig, für mich jedenfalls, bis heute. Und wir sind gespannt auf das, was er uns heute Abend erzählt und in der kommenden Woche uns belehren wird. Ich hatte mir, als wir im Frühjahr die ersten Kontakte hatten, worüber wollen wir sprechen in dieser Zeit, in diesem Seminar, in diesem Retreat, das morgen beginnt, hatte ich mir gewünscht, die bedingte Entstehungskette. Denn sie ist essentiell für das Verstehen des Buddhismus, des Dharma. Die bedingte Entstehungskette zu durchschauen, ist im Allgemeinen nicht in einem Tag oder in einem Studiengang möglich. Und so bin ich sehr froh, dass wir einige Tage Zeit haben, heute Abend beginnend von einem so hochrangigen Lehrer die bedingte Entstehungskette erklärt zu bekommen. Morgen früh, vielleicht organisatorisch, heute Abend werden wir einen Vortrag hören. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben auch heute Abend beide Meditationsräume geöffnet, das heißt auch im vorderen Raum werden jetzt Praktizierende sitzen. Und wenn ihr im vorderen Raum Fragen habt, es wird etwa eine halbe Stunde die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bitte kommt hier zu uns und bringt eure Frage hier vor. Ihr könnt uns zwar sehen, wir können euch aber nicht wiedersehen noch hören. Morgen beginnt der Tag, der Seminartag um 8 Uhr. Bitte lasst uns pünktlich anfangen. Und wer sich noch anmelden möchte für das Seminar, das morgen beginnt und am Samstag endet, täglich von morgens bis abends, morgens von 8 bis abends um 21 Uhr hier geht, der kann das nachher noch tun. Jutta sitzt hinten in der letzten Reihe und hebt gerade ihren Arm. Bitte, wer sich noch anmelden möge am Ende dieses Abends, möge dies bitte tun, denn wir brauchen eine verbindliche Zusage, unter anderem auch wegen der Verpflegung und der organisatorischen Dinge in dieser Woche. Gut, das soll reichen. Antedama Dipa, vielen Dank, dass du da bist. Und wir sind gespannt, was du uns jetzt zu sagen hast. So, ich fange an ein bisschen in traditioneller Weise mit Andacht an die drei Juwelen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Itipi so Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddho Bhagava Ti Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Pachattang Veditambo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Savaka Sango Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sango Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sango Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sango Yadidam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Tievang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavu Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso Nahesatiyati. So, es ist mir Ehre, dass ich über so ein wichtiges Thema und eine gute Herausforderung für mich, dass ich über so ein wichtiges Thema sprechen kann, die bedingte Entstehung. Wenn man in einem Wort zusammenfassen möchte, was Buddhismus eigentlich ist, das ist eben nichts anderes als das, bedingte Entstehung, Paticca Samuppada oder Pratitya Samuppadam. Pratitya Samuppadam, die bedingte Entstehung, ob wir davon bewusst sind oder nicht, so die buddhistische Lehre, ist auch alles, was wir in der Welt erleben. Aber Wenn wir Buddhismus studieren und wir sollen uns bemühen, dass wir das auch erleben und durchdringen und richtig verstehen. Es ist auch Inhalt von sozusagen von unserem täglichen Erfahrung und es ist auch der Weg, so der Buddhismus, der einzige Weg, der zur Befreiung führt. Im Gegenteil zu den anderen Religionen, der Buddhismus behauptet, dass damit man sich von Leiden befreit, was eigentlich Ziel von allen wahren Religionen ist. Der einzige Weg ist, dass man diese Samsara oder bedingte Entstehung, das wir jeden Tag erleben, versteht. Nur dieses Verständnis führt dann zur Befreiung von Leiden. So die Besonderheit der buddhistischen Lehre. Also die Lehre von Buddha ist nicht Religion in dem Sinne, wie es hier im Westen verstanden wird, als Theologie, obwohl die Name selbst Religion bedeutet nichts anderes als religiöse sich binden zu dem Wahren. Re heißt wieder, ligere binden. Also wenn wir wahre Religion studieren, wir sollen uns mit dem Wahren wieder binden. Das Wahre ist eigentlich das, was wir verloren haben und dadurch befinden wir uns im Zustand von Leiden. Das Wahre wiederzufinden ist dann der einzige Weg zur Befreiung. Und das Wahre in unserem Leben ist eben, wie ich gesagt habe, nichts anderes als die bedingte Entstehung. Also die bedingte Entstehung enthält eigentlich alles, was wir in der Welt erfahren und was wir auch in sich selbst erfahren. Die Welt und wir selbst sind auch zusammengebunden. Dieses Bündnis ist auch Voraussetzung für Verständnis von bedingten Entstehung. Also die äußere Welt, das in Buddhismus heißt Bhajana Loka. Bhajana heißt ein Container, Gefäß. Es heißt Bhajana Loka in dem, dass wir die Wesen, die Sattvas, wir brauchen ein Gefäß, wo wir leben. Ohne Gefäß, wir können nicht leben. Unseres Gefäß ist auch nichts anderes als bedingte Entstehung. Und wir selbst, wir Wesen, wir sind auch nichts anderes als bedingte Entstehung. Die Welt als Gefäß unterscheidet sich nur von uns Wesen dadurch, dass die Welt immer, so die buddhistische Lehre, immer weiter existiert. Es wird gelehrt und wir dann wieder neu zustande kommen. Aber wir Wesen, die an Welt gebunden sind, wenn wir die Natur der Welt vollkommen verstanden haben, brauchen wir nicht wieder zurückzukommen. Die buddhistische Lehre behauptet, dass wir hier sind, indem wir die Natur der Welt nicht verstanden haben, so wie es ist, oder andere Möglichkeit ist, was der höchste Weg im Buddhismus ist, indem wir uns selbst wünschen, damit wir den anderen Mitwesen zu nützen sein können, dass wir da bewusst bleiben. Derjenige, der so übt, dass er bewusst in der Welt bleibt, er übt den Weg von Bodhisattva. Bodhisattva heißt ein Wesen mit Erleuchtung. Mit Erleuchtung in dem Sinne, obwohl er die Welt verstanden hat, wie es wirklich ist, vergänglich, leidenvoll und vollkommen essenzlos, leer von einem Selbst oder von etwas, was dem Selbst gehört. Derjenige, der ein Buddha, vollkommener Buddha sein möchte, er übt so, dass er sammelt durch Wissen, er lernt in der Welt nicht zu leiden und durch Mitgefühl, er setzt fort seine Reise in der Welt, in dem Gefäß, in dem wir leben. Also, die Welt, wie die Name selbst sagt schon, Welt heißt auf Pali oder Sanskrit Loka, was wie erklärt in Samyutta Nikaya und so weiter, ist nichts anderes als Prozess von gebrochen werden. Lujati, lujati iti lokam. Und wir Wesen, wir auch leben in dieser vergänglichen Welt mit einem Körper und mit einem Geist, das auch vergänglich ist. Das, was innen vergänglich ist, kann nur zusammenleben mit dem, was mit den äußeren Phänomenen, indem sie auch vergänglich sind. Das ist dann die Bedeutung von bedingten Entstehung. Durch Vergänglichkeit, alles ist zusammengebunden. Und innere und äußere Vergänglichkeit ist auch alles, was wir erleben. Diese Vergänglichkeit, so die buddhistische Lehre, hat keinen Anfang, aber diese Vergänglichkeit kann ein Ende haben, indem wir die lernen, die Sachen zu sehen, wie sie wirklich sind. Yatha Bhutam Dasanam, Yatha Bhuta Jnanam. Also nach der buddhistischen Lehre, es ist nur Wissen, das uns von Leiden befreien kann. Und es ist Gegenteil von Wissen, Nichtwissen, das uns hindert, die Sachen zu sehen, wie sie wirklich sind, nämlich essenzlos und immer zusammengesetzt durch die Gesetze von bedingten Entstehung. Diese Gesetze von bedingten Entstehung, so behaupten die buddhistischen Schriften, Upadava Tathagatanam, Anupadava Tathagatanam, Sa Cha Dhatu, ob die Tathagatas, die so gegangen sind, heißt die völlig identisch sind mit der Soheit der Dinge. Tathagata oder Buddha ist einer, der voll identisch ist mit der Soheit der Dinge. Und Soheit der Dinge ist auch Geheimnis von den bedingten Entstehung. Diese Soheit der Dinge oder bedingte Entstehung, egal ob da ein Buddha ist, dass diese Dhatu, dieses Element, das uns zusammensetzt, wir leben, indem wir zusammengesetzt sind durch bedingte Entstehung. Ob dieses Element da ist oder nicht, ob der Tathagata einer, der vollkommen durchgedrängt dieses Element da ist oder nicht da ist, diese Dhatu, dieses Element, das heißt auch Titta oder Titi, das, was steht, alles andere kann nicht stehen. Nur dieses Element von bedingten Entstehung, der steht immer durch die Dhammatitya, durch die Gesetze von Dhammas, von den Elementen von Erfahrung, und durch Dhammatitya, durch Stehen von diesen Elementen, existiert die Welt und existieren auch wir. Aber diese Existenz ist eben nichts anderes als bedingte Entstehung, dass der Buddha Abhisameti, er realisiert das innen und draußen, und er macht nichts anderes als Deseti Viva Vivaranam Karoti, und er dann lehrt das und er dann entfaltet das in solcher Weise, dass wir die Wesen, die diese Weisheit, an diese Weisheit mangeln, es verstehen können. Das ist alles, was der Buddha macht. Indem er vollkommen diese bedingte Entstehung realisiert hat, ist er auch der vollkommene Lehrer von dem Weg aus dem Leiden, das diese bedingte Entstehung mit sich immer bringt. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, diese Vergänglichkeit, dass wir in der Welt erleben, ist nichts anderes als Zustand von Dukkha. Dukkha wird als Leiden übersetzt, aber semantisch Dukkha heißt Du ist schlecht und Ka heißt Himmel. Indem wir im Rahmen von diesen bedingten Entstehungen uns bewegen, durch unsere Nichtwissen, das zu Durst anhaften und Karma führt, sind wir immer in einer Weise oder anderer Weise mit Leiden verbunden. Wenn wir, so die buddhistische Lehre, wenn wir die Lehre von Buddha verstanden haben, und das ist der Ziel der Buddha-Lehre, dann wir leben weiter im Zustand von Leiden des Körpers, aber wir werden von dem Zustand von Leiden des Geistes befreit. Das ist dann Ziel des buddhistischen Weges, das nur möglich ist, so die buddhistische Lehre, durch Wissen. Durch Licht von Wissen, das die Dunkelheit ist auch erklärt in der buddhistischen Lehre als Anfang von diesem Zustand von Leiden. Obwohl dieser Zustand von Leiden, das wir in der Welt erleben, hat keinen Anfang. Aber keinen Anfang muss man doch irgendwie anfangen zu erklären. Und Anfang ist eben nichts anderes als Nichtwissen. In der Sammaditi Sutta von der mittleren Sammlung von Buddha reden, der gute Sariputta, der weiseste von den Schülern von Buddha, wurde gefragt, wenn er erklärt als rechte Ansicht die bedingte Entstehung, wurde er gefragt, wenn er zu Anfang kommt, zu Nichtwissen, Avijja, was ist die Ursache von Nichtwissen, so wie Ursache von den Formationen, will geschaffenen Formationen ist Nichtwissen, da muss doch auch eine Ursache für Nichtwissen da sein. Na, und denn der weise Sariputta antwortet, die Ursache von Nichtwissen, das auch die Ursache von unserem Leiden in Samsara ist, das nicht nötig ist, sind die vier oder drei Asavas, Befleckungen des Geistes, die Anhaftung an Sinnenobjekte, Anhaftung an Existenz, Anhaftung an Nichtwissen und Anhaftung an unsere Dittis, unsere Ansichten. Und der gute Sariputta wird wieder gefragt, was ist die Ursache für diese Befleckungen des Geistes, die verantwortlich sind für unseres Leiden. Und der gute Sariputta antwortet wieder Nichtwissen. Durch Nichtwissen kommen die Befleckungen des Geistes, die vier, die ich genannt habe, und durch die Befleckungen des Geistes kommt wieder Nichtwissen. Wer kam erst, ist genau die Frage, so wie ob das Hähnchen erst war oder das Ei. Jeder muss für sich beantworten. Also wir drehen uns in diesem Teufelskreis von Nichtwissen zu Befleckungen des Geistes und von Befleckungen des Geistes wieder zu Nichtwissen. Da, solange wir nicht die Wahrheit von unserer Situation in der Welt verstanden haben, das heißt die Wahrheit von bedingten Entstehung, wird dieses Teufelskreis für uns nie aufhören können. Obwohl wir ab und zu, indem wir gute Taten üben, wir befinden uns im Zustand von Glückseligkeit. Dieser Zustand von Glückseligkeit, solange wir in Vergänglichkeit bleiben, ist nur auch vergänglicher Zustand. In der Mahanidana Sutta von der großen, von Dighanikaya, von den Sammlung von großen Reden, der Buddha erklärt dem Ananda, seinen Lieblingsschüler und seinem Diener, der vermutet, dass obwohl die bedingte Entstehung so tief ist und kompliziert, er versteht es sehr klar, als ob es auf der flache eigene Hand wäre. Dann der Buddha erklärt ihm, er soll nie so denken, weil diese bedingte Entstehung ist eben sehr tief und auch erscheint sehr tief. Gambiro, Gambira, Bhasa. Und indem wir das nicht durchgedrängt haben, wir Wesen, Paja, diese Generation und die Generationen, die noch kommen, und auch die vergangenen Generationen, dieses Gesetz von bedingten Entstehung nämlich existiert, solange die Welt existiert und die Wesen in der Welt. Die Welt heißt Gefass, in dem es Sinn hat, nur in dem, dass etwas sich im Gefass befindet. Wir Wesen sind die Bedeutung der Welt, obwohl wir davon nicht bewusst sind und umgehen mit der Welt, als ob es nicht unsere Gefass wäre. Wie wir mit dem Gefass umgehen, so wird auch der Gefass mit uns umgehen. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt von bedingten Entstehung. Indem wir nicht die Gesetze von bedingten Entstehung verstehen, sagt der Buddha, sind wir geflocht, sagt man, so wie Garn geflochtet. Sind wir geflochtet an Leiden, und wir kennen nicht Naati Kamati Sa Apaya Dugati. Wir kennen nicht, solange wir so geflochten sind, so wie Garn an Leiden, wir können nicht transzendieren. Die Dugatis, Du wieder schlecht, und Gati ist Gang. Schlechter Gang in dem Sinne, dass wir auch, solange wir nicht diese Gesetze von bedingten Entstehung durchgedrängt haben, Manchmal sind wir geboren in guten Zustand, aber wir sind nicht befreit von dem schlechten Zustand. Wir können immer noch, solange wir nicht diese wahre Natur der Welt verstanden haben, wir können immer noch als Tiere oder als hungrige Geister oder als Wesen in der Hölle geboren werden, indem wir immer mit Unwissen verbunden sind, mit großem Unwissen. Diejenigen, die mit großem Unwissen verbunden sind, heißen in der buddhistischen Lehre Putujanas. Putujanas heißt die Wesen, die breit sind. Breit sind an was? An Nichtwissen, an Anhaftung und an Zorn, dass die nichts anderes als Manifestation von unserem Nichtwissen ist. Wenn wir aber die bedingte Entstehung, so es wirklich ist, durchgedrängt haben, dann allmählich sind wir völlig verantwortlich für unsere Taten und können wir uns von schlechten Gängen der Existenz befreien. So die buddhistische Lehre. Also, indem dieser Zustand von Leiden mit Nichtwissen angefangen hat, und Nichtwissen hat keinen Anfang, aber es kann ein Ende haben. Und Ende ist eben Wissen. Nichtwissen kann man nur durch Wissen beseitigen. So wie Dunkelheit kann man nur durch Licht beseitigen. Und die Lehre von der bedingten Entstehung ist nichts anderes als Licht der Weisheit. Diese Weisheit in unserer Zeit ist umso mehr aktuell, indem unsere Wissenschaft, ob wir davon bewusst sind oder nicht, nähert sich immer mehr zu dieser Licht, aber nicht durch Intuition und Meditation, sondern durch pragmatische Forschung, die mehr und mehr diese Licht der buddhistischen Lehre bestätigt. Also unsere Welt und unsere Erfahrungen in der Welt ist nichts anderes als bedingte Entstehung. In dieser bedingten Entstehung Subjekt und Objekt sind immer zusammen verbunden und immer in Zustand von Wechsel. Indem, dass dieser Wechsel möglich wird, ewiger Wechsel, was wir selbst sind und auch die Welt, ist es notwendig, verstehen, dass dieser ewige Wechsel ist in dem, wie der weise Mahatma Gandhi sagt, in diesem ewigen Wechsel, was Unruhe ist, kann man nie in tiefste Stelle im Ozean eine Ruhe finden. Dieser Zustand von Vergänglichkeit ist eben Zustand von Unruhe. Das muss der Meditierende tief erleben, damit er in sich selbst und in der Welt Ruhe findet. Und dieser wahre Zustand der Welt, so die buddhistische Lehre, das wahre Licht für den Zustand, in dem wir uns befinden, ist, die verstehen, dass diese bedingte Entstehung ist auch nichts anderes als der mittlere Weg. Mittlere Weg heißt kein Existenz im Sinne von Substanz, im Sinne von einer Essenz, das dauerhaft existiert in der Welt, aber auch kein Nicht-Sein. Der Zustand, in dem wir uns befinden, diese bedingte Entstehung, kann man nicht definieren im Sinne von Sein oder Nicht-Sein. Das zu verstehen, ist dann der mittlere Weg, der einzige Weg, der zu volle Freiheit von Leiden führt. Indem wir etwas zu der Wahrheit von der Welt, zu der Wahrheit von bedingten Entstehung etwas zufügen, so wie ein Selbst, so wie ein Prinzip, das sich nicht ändert, dann glauben wir an, als Folge davon glauben wir an wahre Existenz, und die Auffassung von wahre Existenz ist immer mit Anhaften verbunden, indem es immer verbunden ist mit einem Glaube an wahre Subjekt und wahre Objekt. Wahre hier heißt das, was Essenz, Substanz, essentiell, substanziell existiert. Andere Ansicht ist dann Nihilismus. Nach dem Tod kommt nichts. Und Nihilismus ist nichts anderes als die Seite von derselben Münze von Anhaftung. Nur indem man an Existenz anhaftet, wird man auch dann auf diese Auffassung von Nicht-Existenz anhaften müssen, als das Gegenteil von dieser Auffassung von Existenz. Und so der Buddha erklärt im Kacchayana Sutta und so weiter, damit man die wahre Ruhe findet, soll man transzendieren diese kopfige Tendenz von Existenz und Nicht-Existenz. Diejenigen, die behaupten, die Schriften, derjenige, der an Existenz glaubt, der Aliyati, der haftet und kann nicht Haftung vermeiden. Derjenige, der an Nicht-Existenz glaubt, der Atidhavati, der schießt sozusagen über das Ziel. Er läuft über das Ziel, indem er etwas von der Wahrheit, in der er sich befindet, einen Grund für diese Wahrheit, er will das wegnehmen, wegschaffen. Und indem man glaubt an ein Prinzip in der Welt, das Essenz ist, das sich nicht ändert, dann muss man unbedingt an die Welt anhaften. Sonst wird man nie imstande sein, so zu behaupten. So unsere Situation in der Welt, solange wir nicht die Wahrheit der bedingten Entstehung verstehen, ist, wir immer haften an. Diese Tendenz von Anhaften ist besonders stark in uns. Oder wenn wir nicht mehr mit dem Leiden zu tun haben wollen, dann schießen wir immer, indem wir etwas wegnehmen wollen. Also entweder zufügen oder etwas wegnehmen wollen, ist der Zustand von den Wesen in Samsara. Solange sie nicht den mittleren Weg verstehen. Und der mittlere Weg ist eben der Weg, dass die Vipalasas, das was die Essenz von Nichtwissen, was als Anfang angebliche Anfang oder konventionelle Anfang von bedingten Entstehung darstellt, diese in der buddhistischen Lehre wird erklärt als Vipalasa, die Durchdrehungen in unsere Wahrnehmung, in unsere Unterscheidung und in unseren Einsichten. Wenn wir uns von diesen Durchdrehungen von unseren Ansichten, Unterscheidungen und Wahrnehmungen befreien, befreien wir uns auch von Nichtwissen. Und was sind die Durchdrehungen, zu denen wir immer Subjekt sind, solange wir nicht völlig Gesetze von bedingten Entstehung verstanden haben. Erste ist, durch Drehung, indem wir wahrnehmen, wir unterscheiden und wir haben Ansicht über das, was innen und außen vergänglich ist, als etwas Nicht-Vergängliches. Das ist unsere erste Verdrehung, die uns zu den Extremen von entweder ewigen Sein oder Nichtsein drückt. Indem wir das, was vergänglich ist, und der Buddhismus behauptet, und es ist für uns, es wahrzunehmen, damit man es wahrnimmt, unterscheidet und einige eigene Ansichten auch danach richtet, muss man halt diese bedingte Entstehung auch in Meditation absorbieren. Nur der konzentrierte Geist, so Hauptprinzip, ein von den Hauptprinzipien vom Buddhismus, hat die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind. Und wie sind wirklich die Sachen in unsere Welt und in uns selbst. Die sind vergänglich. Indem wir die wahre Natur der Vergänglichkeit sehen, die wahre Natur der Vergänglichkeit in der Tat ist, diese Vergänglichkeit, ob wir davon bewusst sind oder nicht, geschieht in jedem Augenblick. Nach den Gesetzen der bedingten Entstehung, die jetzt allmählich auch durch Wissenschaft anerkannt sind, die alles, was wir erfahren in uns selbst und in der Welt, entsteht durch Ursachen und Bedingungen und vergeht, sobald es entstanden ist, praktisch in demselben Augenblick, und vergeht sozusagen natürlich. Die Entstehung, also Geburt, geschieht durch Ursachen und Bedingungen, aber die andere Seite von Werden geschieht automatisch. Das ist, was wir erleben, ob wir davon bewusst sind oder nicht, in jedem Augenblick. Obwohl wir davon nicht bewusst sind, ist es die wahre Lage der Welt und von uns selbst. Genauso jetzt, obwohl wir nicht davon bewusst sind, wir bewegen uns mit Geschwindigkeit von, ich weiß nicht wie viele, ich bin kein Physiker, wie viele Kilometer pro Sekunde, wir drehen uns um die Sonne. Die Geschwindigkeit des Geistes ist noch viel schneller als das. Obwohl es viel schneller als das ist, wir sind nicht davon bewusst. Die Geschwindigkeit des Lichts kann man heutzutage schon messen, aber niemand mit allen unseren unglaublich entwickelten Wissenschaften konnte bis jetzt die Geschwindigkeit des Geistes messen. Genau das hat der Buddha auch gesagt. Das, was sich am schnellsten ändert, ist, obwohl wir nicht davon bewusst sind, ist der Geist. Trotzdem, wir nehmen diesen Geist als etwas Substanzielles, als etwas, was mit einem Selbst, das sich nicht ändert, das uns gehört, verbunden ist. Dies ist keine Nihilism, dies ist Gesetz von bedingten Entstehung. Und dieses Gesetz von bedingten Entstehung muss man immer und immer wiederholen, ist eben nichts anderes als die als der wahre Zustand der Dinge, ob man sich es wünscht oder nicht. Also, wir denken an etwas Essentielles in uns selbst und in der Welt, indem wir diese verdrehte Ansicht unterscheiden und Wahrnehmung von Nichtvergänglichkeit in Vergänglichkeit haben. Dann entweder haften wir an die Elemente der Vergänglichkeit oder wir wollen von den Elementen der Vergänglichkeit loswerden. Wir werden sie, indem wir sie wegschaffen. Etwas wegschaffen und anhaften, so der Buddhismus behauptet, sind nur zwei Seiten von derselben Münze. Was zu lernen ist, ist eben die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Und die Sachen, wie sie wirklich sind, ist, dass eben dieser Zustand von Vergänglichkeit, das uns in jedem Moment begleitet, ist Zustand von Dukkha, von einem schlechten Himmel. Indem wir in Vergänglichkeit leben, ob wir uns das wünschen oder nicht, wir leben immer unter einem schlechten Himmel, auch wenn wir als Getter geboren werden durch unsere guten Taten. Auch dieser Zustand, solange es der Welt gehört, kann nicht ewig dauern. Was immer der Welt gehört, kann nicht ewig dauern. Das ist Gesetz von bedingten Entstehung. Also die Vergänglichkeit ist immer mit schlechten Zustand verbunden. Schlechten Zustand von was? Schlechten Zustand von Geburt und Tod. Und dieser schlechte Zustand von Geburt und Tod, solange wir in der Welt leben, begleitet uns von Geburt bis zum Tod, aber begleitet uns auch in jedem Augenblick. Und solange wir in diesem Zustand leben, ohne Verständnis von der wahren Natur, von diesem Zustand, sind wir immer später oder eher zu Dugati, zu schlechten Gang werden wir immer irgendwie bei dem, was bei uns, auf Tschechisch sagt man, die Mühle von dem Gott. Wie sagt man auf Deutsch? Die Windmühle, von dem man fällt und wird wieder geworfen in anderen Platz. So auch wir werden, obwohl wir ab und zu uns in guten Zustand befinden, wir werden wieder und wieder geworfen durch die Mühle des Gottes in schlechter Zustand von Leiden. Dugati, schlechter Gang, hat, so die Kommentare, zwei Bedeutungen. Einer ist schlechter Gang, indem wir als Tiere, hungrige Geister oder die Wesen in der Hölle geboren werden. Da haben wir keine Fähigkeit und Möglichkeit, die Wahrheit durchzudrängen. Deswegen die Wesen in diesen Sphären der Welt müssen unbedingt als Menschen oder Götter wiedergeboren werden, damit sie sich von Leiden befreien können. Der Buddha behauptet, dass wenn wir diese wertvolle Zustand von menschlicher Existenz oder göttlicher Existenz verloren haben, dann wieder diesen Zustand zu gewinnen, unsere Chancen sind so wie eine blinde Schildkröte, die sich im Ozean befindet, wenn sie einmal in 100 Jahren taucht, wenn da im Ozean ein Holzkreis schwebt, dass sie Kopf durch. So schwer ist es, wenn man diese wertvolle Zustand von menschlicher Existenz schon gewonnen hat, ihn wieder, der uns gibt die Möglichkeit zu Verständnis von unserem wahren Zustand wieder zu gewinnen, wenn wir nicht Weisheit haben. Also die ganze buddhistische Lehre ist nichts anderes als die Lehre der Weisheit. Und der Buddhismus ist die einzige Religion, das auch behauptet, dass die Dhamma, diese Weisheit, ist auch das, an was wir uns lernen sollen, nicht anzuhaften. Das ist dann Inhalt von der wahren Befreiung. Einer, der befreit ist, haftet an nichts, nicht mal an die Lehre. Die Lehre ist nur da, damit man die wahre Zustand selbst erlebt. Und die wahre Zustand, das über Existenz und Nicht-Existenz steht, ist eben das, was ist wahr in dem Sinne, dass man an ihn nicht anhaften kann. Das, was wahr ist, und es ist besonders aktuell in unserer Welt, wo Religion mit Gewalt oft sehr eng verbunden ist, besonders unsere westlichen Religionen. Die Wahrheit, so die buddhistische Lehre besonders betont, ist die Wahrheit, indem man es kann nie für diejenigen, die diese Wahrheit verstehen, es kann nie ein Objekt von Anhaftung werden. Deswegen ist es Wahrheit. Deswegen, es ist da, egal ob jemand da ist, es zu erklären oder nicht. Es ist etwas, was uns zusammensetzt und es ist etwas, mit was wir geboren sind und mit was wir sterben werden. Die Weisen lernen mit dieser Wahrheit zu sterben. Und der Buddha ist einer, der nicht nur, so die Tradition, nicht nur mit dieser Wahrheit stirbt, er wird sogar mit dieser Weisheit geboren, indem er voll bewusst in die Welt kam. Also, der buddhistische Weg ist der Weg von sich zu dieser Wahrheit zu öffnen und diese Wahrheit zu erleben und erleben in jedem Augenblick. Dann werden wir von den verdrehten Ansicht, Unterscheidung und Wahrnehmung von Nicht-Vergänglichen in unserer Welt, das immer vergänglich ist, wahr und wird, und verdrehte Ansicht, Wahrnehmung und Unterscheidung, dass dieser Zustand nicht mit Leiden verbunden ist. Leiden heißt nicht, dass unbedingt, dass es weh tut. Weh tut, wie Doktor sehr gute Erfahrung hat, ist nur die oberflächliche Manifestation von diesem Zustand. Die tiefe Manifestation davon ist Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit. Und der Buddha erklärt Leiden erst konventionell als Geburt, Tod. Und Jammern und alle Sorgen und Ängsten, die wir mit uns tragen. Aber in dem höchsten Sinne, dieses Leiden von Vergänglichkeit ist nichts anderes als Leiden von bedingten Entstehung. Das ist das Leiden in höchster Wahrheit. Und in höchster Wahrheit wird auch diese Leiden erklärt als die fünf Aggregate von Existenz, die unsere Selbst zusammensetzen. Was nämlich Körperlichkeit, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmungen, unsere Wille und Faktoren der Wille und unser Bewusstsein. Indem wir an diese Elemente von unserer Existenz, dass die wahren Elemente sind von unserer Erfahrung in der Welt, uns anhaften, bleiben wir immer verbunden mit Leiden von bedingten Entstehung, Leiden von Entstehen und Vergehen in demselben Augenblick. Na, indem wir verstehen, dass alles, was wir erfahren, ist vergänglich und diese Vergänglichkeit ist nichts anderes als ein schlechter Himmel, unter dem wir uns befinden. Werden wir auch imstande sein zu verstehen, dass dieser Zustand von Vergänglichkeit, das mit Leiden verbunden ist, kann nur existieren, indem in diesem Zustand kein Essenz existiert, kein Ich. In uns selbst und kein Ich in der Welt. Ich in dem Sinne von Substanz, in dem nur das, was ich ist, kann wahre Substanz sein. Also, was ist dann der Weg zur Befreiung? Was ist dann der Weg von zu beseitigen von dem Leiden? In Dhammapada gibt es ein Vers, das ich besonders mag. Yatha bubulukam passe, yatha passe marichikam, evam lokam avekantam machu raja napasati. Wenn man sieht die Welt und Welt in innen und in außen als marichika, als ein Phantom, als Bubulukam, als Blase, das immer das gleich zerplatzt. Wenn man so sieht die Welt, dann der König von Tod sieht nicht uns. Solange die Bedingungen für bedingte Entstehung da sind, wird die bedingte Entstehung immer dauern, indem eben es nichts anderes als die Gesetze von bedingten Entstehung. Und was sind die Bedingungen von bedingten Entstehung? Wir haben schon gesagt, es ist Nichtwissen. Durch Nichtwissen haben wir Durst, indem wir keine Ruhe in sich selbst finden. Wenn wir Durst haben, haften wir an. Und diese Anhaften an uns selbst und an die Welt wird manifestiert durch Taten, die dann neue karmische Bewusstsein erzeugt. Wenn die Taten gut sind, befinden wir uns in guten Zuständen. Wenn die Taten schlecht sind, unheilsam sind, befinden wir uns in schlechten Zuständen. egal ob gute Zustände oder schlechte Zustände, alle Zustände in der Welt sind Zustände der Vergänglichkeit. Also indem wir mit Unwissen verbunden sind, indem wir nicht klar sehen die bedingte Entstehung, indem wir keine wahre Ruhe in sich selbst finden, erzeugen wir immer Taten, die uns an die Welt binden. Die Taten erzeugen karmagebundene Bewusstsein. Und diese karmagebundene Bewusstsein, das Produkt ist von unseren früheren Taten, produziert für uns die Welt. Die Welt verstehen wir durch diese Karma erzeugte Bewusstsein, indem wir die Welt berühren. Alles, was wir von der Welt wissen, so die buddhistische Lehre, ist nur das, was wir berühren können. Was wir nicht berühren können, das können wir nie wissen. Und was wir berühren, das haben wir nicht selbst entschieden. Wir haben nicht selbst entschieden, wo wir, in welche Familie wir geboren werden, in welche Zuständen wir geboren werden. Das, was zu Geburt führte, ist nichts anderes als unsere Taten, an unsere Taten gebundene Bewusstsein. Wenn dieses Bewusstsein unheilsam war, waren wir gebunden an schlechte Zustände. Wenn dieses Bewusstsein, so wie jetzt, sind wir geboren in diesem wertvollen menschlichen Körper. In der Zeit von Tod war unser Bewusstsein gebunden an gute Taten. Aber solange wir nicht wahrheitsgemäß sehen, was wie die Realität ist, ohne Durchdrehen von Ansichten, Unterscheidungen und Wahrnehmungen, werden wir immer wieder gebunden an diese karmisch erzeugte Bewusstsein, die unsere Welt erzeugt, ob wir davon bewusst sind oder nicht. So geschieht es. Wir haben eben nicht entschieden, wo wir geboren sind. Und wir erfahren unsere Welt durch die sechs Sinnen, durch Sehen, durch Hören, durch Riechen, durch Schmecken, durch taktile Bewusstsein und durch Geistunterscheidung, indem wir die Objekte von unseren Bewusstsein berühren. Nur das, was wir berühren, können wir wahrnehmen, können wir unterscheiden, können wir empfangen. Jetzt, wenn unsere Berührung ist durch Nichtwissen bestimmt, haften wir an die Berührung. Wenn unsere Berührung ist durch Wissen bestimmt, lernen wir an diese Berührungen nicht anzuhaften, indem wir sehen, dass in der Subjekt und Objekt nicht Dauerhaftes ist und entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Also die ganze buddhistische Lehre, auch die buddhistische Meditation, ist nichts anderes als lernen, unsere Welt zu berühren mit Weisheit, damit wir an Subjekt und Objekt nicht anhaften. Indem wir nicht lernen, die Subjekt und Objekt durch Weisheit wahrzunehmen, unterscheiden, dann sind wir durch Berührung, sind wir an unsere Gefühle gebunden. Das, was berührt, das wird empfangen. Und empfangen ist nichts anderes als Gefühl. Erfangen von den Objekten, von den sechs Sinnen, durch die wir die Welt wahrnehmen und verstehen. Ist dann, wenn es durch Nichtwissen geprägt ist, ist immer mit Anhaften verbunden. Indem, wenn die Objekte der sechs Sinnen angenehm sind, wir haften an diese angenehmen Gefühle. Wenn sie unangenehm sind, wir wollen diese Gefühle wegschaffen und ärgern wir uns. Und indem diese Gefühle nicht mit angenehmem Empfang von dem Objekt und unangenehmem Empfang von dem Objekt verbunden sind, dann, was passiert mit dem Gefühl, das durch Nichtwissen definiert ist? Ja, entweder hat Langeweile, dann sucht er was Angenehmes, das kennen wir alle. Oder er wird schläfig, schläft ein. Oder einfach aufgeregt, er muss unbedingt etwas berühren, was ihn so reizt. So befinden wir uns in dem Teufelskreis von Gefühlen, die durch Nichtwissen geprägt sind. Wenn wir nicht an die angenehmen Gefühle anhaften, wenn wir uns nicht gegen unangenehmen Gefühlen, wenn wir sie nicht wegstoßen wollen und wenn wir nicht schläfig und aufgeregt sind, heißt das, dass unsere Gefühle sind durch Wissen geprägt. In dem Teufelskreis von bedingten Entstehung, in dem sich die Wesen und die Welt befindet, zu befreien, so wird besonders betont in der buddhistischen Lehre, der Glied von bedingten Entstehung, das zu Freiheit führt, ist eben dieses Glied von Gefühlen. Wenn wir uns von Gefühlen befreien, von Anhaftung an Gefühlen befreien, können wir uns auch dann von dem Teufelskreis von bedingten Entstehung befreien. Was ist der Zustand von einem, der nicht mehr an diesen Teufelskreis von bedingten Entstehung gebunden ist? Das sollte man sehr klar wissen und immer in sich selbst erforschen. Der Zustand von einem, das befreit ist, ist der Zustand von einem, das nicht an das Angenehme anhaftet, obwohl er die angenehme Natur von den Objekten viel klarer sieht als die anderen, diejenigen, die wach sind, die richtig den mittleren Weg geübt haben, sind diejenigen, deren Sinnen sehr klar sind. Indem die Sinnen sehr klar sind, sie sehen, dass das Essen gut schmeckt, noch viel, viel besser als diejenigen, die an angenehme Objekte anhaften. Aber obwohl sie wissen mit vollkommener Klarheit, dass das Objekt angenehm ist, im Sinne von Schmecken oder im Sinne von Tasten, darauf hangen wir besonders, oder im Sinne von Denken, sie haben keine Tendenz anzuhaften. Sie wissen sehr klar, dass Objekt unangenehm ist, aber sie sind frei von Tendenz, sich dieses Gefühl wegzustoßen. Und indem sie Weisheit haben und Achtsamkeit üben, sind sie auch imstande zu lernen, immer wach sein, nicht der Geist wird nicht Tendenz haben zu Mattheit und auch nicht Tendenz zu Aufgeregtheit. Das ist Zustand von einem, der, wenn er stirbt, weiß er, dass er nicht mehr an diesen Teufelskreis von Vergänglichkeit gebunden ist. Falls aber unser Gefühl ist noch an Ignoranz, Nichtwissen gebunden und sogar Ananda, zu dem der Buddha Sutta, das ich erwähnt habe, gepredigt hat, war noch nicht befreit zu diesem Zeitpunkt, deswegen haftete er an seine Gefühle. Solange man Gefühle, die durch Ignoranz geprägt sind, hat man diese Gefühle, wird man Durst haben, indem man keine dauerhafte Ruhe in sich selbst gefunden hat. Indem man Durst hat, indem man keine dauerhafte Ruhe in sich selbst gefunden hat, in eigenem Geiste gefunden hat, indem man Durst hat, wird man auch anhaften müssen. Anhaften ist nichts anderes als Ausdruck von einem starken Durst. Wenn man anhaftet, wird man wieder mit einem karmisch gebundenen Geist neue Taten, die durch Nichtwissen geprägt ist, produzieren müssen, indem er anhaftet. Und so dreht sich das Rad, der Dharma, Rad von bedingten Entstehung immer weiter. Von jemand, der geboren ist, muss unbedingt sterben. Und jemand, der stirbt, solange sein Bewusstsein durch Nichtwissen gepredigt ist, er stirbt mit Jammer und mit Sorgen und Ängsten und wird als Folge von Sterben mit Nichtwissen, wird er wieder durch Nichtwissen geboren und wieder neue karmisch gebundene Bewusstsein produzieren, die sich manifestiert dadurch, dass man an das, was man durch Berührung empfängt und wahrnimmt, anhaftet und diese Anhaften weiter produziert, karmisch gebundene Taten. Das ist unser Zustand in der Welt nach der Lehre von Buddha. Ob es wahr ist oder nicht wahr ist, müssen wir in uns selbst erforschen. Und diese Erforschung, diese Forschung, so die buddhistische Lehre, dann führt uns zu ewigen Glückseligkeit. Nicht Glückseligkeit im körperlichen Sinne. Der Dr. Wilfried kann es bestätigen. Solange wir Körper haben, wird es immer später oder eher mit körperlichen Leiden verbunden sein müssen. Aber so die buddhistische Lehre, die Lehre von Optimismus, manche glauben, dass die buddhistische Lehre, indem es bedingte Entstehung prägt, ist die Lehre von Pessimismus. Es ist die Lehre von vollkommenem Optimismus. Dieser vollkommene Optimismus ist eben da, dass man, wenn man wahrheitsgemäß unseren Zustand in der Welt verstanden hat, kann man sich von diesem Zustand befreien. Oder indem man es wirklich verstanden hat und wird das Höchste erreichen. Man vertieft die Weisheit durch Vertiefung von Mitgefühl und Liebe zu den Wesen, bis man den Zustand von Vollkommenheit erreicht hat. Das sind die zwei Wege, die in der buddhistischen Lehre für die Schüler offen sind. Jeder entscheidet sich nach seinem Verständnis. Das Wesentliche habe ich erklärt. Die Zeit ungefähr, die wir vor dem Vortrag bestimmt haben, ist vorbei. Jetzt bleiben noch so ungefähr 20 Minuten, wenn es Fragen gibt über das, was gesagt wurde, dann werde ich mich bemühen, auf Ihre Antworten zu beantworten. Wenn es gute Fragen gibt, werde ich mich sehr freuen, indem auch viele von uns, auch ich, werden Nutzen bekommen. Gute Fragen ist Herausforderung für gute Antwort. Keine Frage? Wenn keine Frage, dann erkläre ich ein bisschen weiter, was unser Zustand ist. Bitte. Es war die Rede vom Teufelskreis in der bedingten Entstehung. Teufelskreis, Teufel ist ein bisschen negativ. Ja? Die Frage steht am Anfang, die Akzeptanz. Akzeptanz ist eigentlich Weisheit. Aber indem wir nicht wissen, wo wir stehen, dann Akzeptanz ist nicht leicht zu üben. In der buddhistischen Lehre, Teufel, ist sehr interessant. Es gibt vier Teufel in der buddhistischen Lehre, nicht ein. Erster Teufel ist der Teufel, den wir alle kennen. Das ist der Verführer, der schwarze Verführer mit den Hörnern. Das sind gefallene Götter sozusagen. Das sind die Wesen, die sich im sinnlichen Himmel gefunden haben und die es für Aufgabe haben, dass diejenigen, die sich bemühen, von Leiden wegzugehen, sie versuchen, was sie können, damit sie sie zurück zu Leiden bringen. Indem sie nicht zulassen, dass sie diese Welt transzendieren. Funktion von Teufel ist, nicht zulassen, dass jemand, der sich bemüht, die Welt transzendiert. Und die Welt transzendieren, das ist auch für westliche Religion, das ist Ziel der Religionen. Man kann sich nur von Leiden befreien, so sagt auch die westliche Religion, indem man die Welt transzendiert. Das hat der Christus gemacht. So ist der Christus geworden. Zweiter Teufel, was nicht so pathetisch ist, ist der Teufel von Tod. Der Tod ist nichts anderes als Teufel. Dritte Teufel sind die Unreinheiten des Geistes, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns im Zustand von Nichtwissen finden. und nicht wissen ist nichts anderes als durch Unreinheit des Geistes bedingte Phänomen. Wir haben schon darüber gesprochen. Nichtwissen erzeugt Unreinheiten des Geistes und Unreinheiten des Geistes erzeugen Nichtwissen. Das ist dritte Teufel. Und vierte Teufel sind die fünf Aggregate von Anhaften, die unsere Dasein in der Welt bestimmen. Wenn man sich von diesen vier Teufeln befreit hat, hat man die Welt transzendiert nach der buddhistischen Lehre. Und dann findet man sich in welchem Zustand? Zustand ohne Nichtwissen, ohne Anhaften und ohne Ärger. Und dieser Zustand auch heißt Zustand von ewigen Glückseligkeit. Bitte, bitte. Hat die Vergänglichkeit nicht auch positive Seiten? Also ich finde es wunderbar, dass nicht alles so bleibt, wie es ist, sondern dass sich das ändert und dass sich bestimmte Dinge auch auflösen, wenn Elemente entstehen. Aber vielleicht ist das schon eine gewisse Art von wenig Anhaften, also nur ein Gefühl dafür. Wenn man Weisheit hat, natürlich ist es positiv. Wenn man nicht Weisheit hat, ist es nur negativ. Kann nie positiv werden. Das, was die bedingte Entstehung positiv machen kann, ist eben die Weisheit. Indem man an die Berührung, die Wurzel von unserem Wissen ist, nicht anhaftet. Man kann nur das wissen, was man berührt. Wenn man das mit Unwissen berührt, wird es immer negativ. Wenn man das mit Wissen berührt, dann wird es positiv. Ich habe eine Frage zu diesen ersten Gliedern der bedingten Entstehung und zur Meditationspraxis. Gelingt es dir, aufgrund deiner langen, langen Meditationspraxis von den Sinneserfahrungen, an diesen Sinneserfahrungen anzuhalten und gar nicht erst angenehme und unangenehme Gefühle entstehen zu lassen? Oder Niemand kann angenehme und unangenehme Gefühle nicht entstehen lassen. Niemand, nicht mal der Buddha. Wenn man in tiefe Samadhi ist, dann kann man das Zeitweile vielleicht erreichen, aber keinen Zustand von Samadhi mit weltlichen Objekt ist dauerhaft. Niemand kann, der Weg zur Befreiung ist Verständnis von den Gefühlen. Und Verständnis von den Gefühlen ist nur möglich, wenn man bedingte Entstehung versteht. Die Gefühle sind bedingt und sie ändern sich immer. Aber indem wir nicht bewusst sind von diesem Prozess von Änderung, wir haften an diese Gefühle. Und dann schaffen wir Unbequemlichkeiten für uns selbst und auch für unsere Mitwesen. Also, bedingte Entstehung ist nichts anderes als das Verständnis, dass die Phänomene von unserer Erfahrung sind nur Dharmas. Das heißt, es sind Dharma-Matra, Vastu-Matra, es sind nur Dharmas, es sind nur Elemente von Erfahrung, die nicht uns gehören, nicht jemanden gehören. Es sind bloß Elemente, es sind bloß Vastu, es sind bloß Dinge, die nicht mit einem dauerhaften Selbst verbunden sind. Wenn man das versteht, dann wird man auch an den Gefühlen nicht anhaften. Wenn man nicht an den Gefühlen anhaftet, wird man nicht an den Geist anhaften. Indem der Geist ist das, wie wird der Geist gepredigt, wie der Geist funktioniert. Wir unterscheiden die Welt je nachdem, was uns angenehm ist, was uns unangenehm ist. Und was uns nicht angenehm, nicht unangenehm, neutral ist. So reagieren wir und unterscheiden wir die Welt. Indem wir nicht verstehen, dass alle Elemente von unserer Erfahrung selbst sind nicht ich und keinem Ich gehören, sind wir immer anhaften an die Elemente von unseren Erfahrungen gebunden. Angefangen mit Körper. Wer empfängt Körper? Gefühl. Wer unterscheidet Gefühl? Wahrnehmung. Wer richtet sich danach? Wille und Willefaktoren. Und wer versteht das alles? Geist, Bewusstsein. In Indien, wie vielleicht Sie wissen, indem Sie vor kurzem Indien besucht haben, Rat darstellt die wahre Natur von unserer Existenz. Rat von Dharma. Dharma heißt wortlich Dhri, das heißt halten, und Ma heißt Maßnahme. Das, was hält die Welt und uns, und das ist Maßnahme für uns und die Welt ist. Dieser Dharma ist Rad, in dem er sich immer dreht. Und so wie man kann sich vorstellen, so wie wenn wir sehen, ein Wagen, das neben uns rast, wir sehen, wie sich die Pneumatiken noch, wir sehen, wie sie sich drehen, nicht wahr? Die Mitte von dem Rad, das sich dreht am schnellsten, wir haben den Eindruck, dass es steht. Genauso, wir sehen ziemlich klar, dass unser Körper ein Prozess ist. Warum? Wir wissen, dass wir vor 10 Jahren waren nicht das Gleiche. Nach 10 Jahren werden wir auch nicht mehr das Gleiche, ob wir noch da sind. Und vor 20 Jahren waren wir, man braucht nicht sehr entwickelte Einsicht und Intelligenz haben, damit man sieht, dass dieser Körper vergänglich ist. Aber obwohl es ist so klar ist, trotzdem, unsere zweite Teil von Existenz ist unser Geist. Geist und Erfahrung von Geist und Körper kommen immer zusammen in der Welt. Wir erfahren die Welt nur, indem wir Geist haben. Wenn wir keinen Geist haben, keine Erfahrung von der Welt. Dieser Körper ist ein Prozess, das können wir sehr klar sehen. Aber dass dieser Geist auch ein Prozess ist, das selbstlos ist und gehört keinem selbst, das sehen wir nicht klar. Und wenn wir uns identifizieren, indem wir uns mit Körper identifizieren, wir identifizieren auch uns mit dem Geist, das mit dem Körper verbunden ist. Also am Rande von unserer Erfahrung, dass wir noch klar sehen können, dass es ein Prozess ist, ist unsere Körperlichkeit. Das, was Empfang dieser Körperlichkeit, heißt Gefühl. Gefühl ist wichtig, indem es das Ganze von der Körperlichkeit empfängt. Und dieses Gefühl ist dann auch, indem man Vergänglichkeit von Körper klar wahrnimmt, wird man auch imstande sein, erfahren, klar Vergänglichkeit von dem Gefühl, wie eine Weile angenehmes Gefühl. Wenn wir angenehmes Gefühl empfangen, haben wir nicht unangenehmes Gefühl. Und neutrales Gefühl, wenn wir neutrales Gefühl haben, haben wir nicht angenehmes und unangenehmes Gefühl und so weiter. Das können wir noch verstehen. Dann aber, dieses Gefühl ist verbunden sehr klar mit Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung sich auch ändert, indem wir eine Weile angenehmes Gefühl haben, eine Weile unangenehmes Gefühl, eine Weile angenehmes Empfang von den sechs Sinnenobjekten, eine Weile unangenehmes Empfang. Dann Wahrnehmung ist auch nur ein Prozess. Wenn wir wahrnehmen, dann was machen wir? Wir haben Aufmerksamkeit auf das Objekt, dann wir entscheiden uns, wie wir reagieren sollen zu dem Objekt. Das sind die Samskaras, die Geistesformationen. Wir wissen, dass sie vergänglich sind, indem wir klar bewusst sind von der Vergänglichkeit von Wahrnehmung. Wenn wir auch dann wissen, dass diese Wille-Formationen vergänglich sind, dann kommen wir zum Axiszentrum von unserer Existenz, dass wir mit Ich am meisten identifizieren. Das ist Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, solange es mit Nichtwissen verbunden ist, kann nur vergängliche Bewusstsein sein. Und dieses Bewusstsein, obwohl es sich am schnellsten bewegt, so wie die Mitte von dem Rad, man hat den Eindruck, dass es sich nicht bewegt. Deswegen denkt man, dass dieses an Nichtwissen gebundene Bewusstsein, Bewusstsein, das nicht war, wahrheitsgemäß versteht, die Natur von unserer Erfahrung in der Welt ist unsere Selbst und gehört dem Selbst. Das bin ich, das gehört mir. Wenn Bewusstsein mir gehört, dann denke ich, Wille mir gehört. Wenn Wille mir gehört, denke ich, Wahrnehmung mir gehört. Wenn Wahrnehmung mir gehört, denke ich, Gefühl mir gehört, wenn Gefühl mir gehört, denke ich, Körper mir gehört. So dreht sich das Rad von unserer Existenz, solange wir nicht verstehen sehr klar, in welchem Teufelskreis uns befinden. Okay, dann noch letzte Frage, bitte. Schmerzt den Geist, das Bewusstwerden? Was löst aus dem Engagement, wenn der Verdichten locker oder für den Geist ist, bleibt der Widerstand? Der Geist, der Weisheit hat, der versteht, dass die alle will geschaffene Formationen leiden sind. Das ist schwer zu verstehen. Indem wir das nicht verstehen, wir befinden uns in diesem Teufelskreis. Dieses Teufelskreis ist nichts anderes als Wille geschaffene Formationen. Durch Nichtwissen produzieren wir Karma, durch Karma produzieren wir an Welt gebundene Bewusstsein. Durch dieses Bewusstsein, wenn wir Objekte der sechs Sinnen berühren, wir haften an Empfang, das Gefühl, indem wir an Gefühl anhaften, produzieren wir neue karmische Taten, die noch mehr unser Bewusstsein binden an diesen Teufelskreis von bedingten Entstehung. Das ist, was der Buddha unter dem Bodhi-Baum, den sie besucht haben in Indien, vollkommen klar gesehen hat und verstanden hat, dass es, wo immer es Welten und Wesen gibt, muss es unbedingt so sein. Na gut, dann wir übertragen Verdienst an alle Wesen und Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahitika Punyantang Anumoditwa Chiram Rakantu Lokasasanam. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahitika Punyantang Anumoditwa Chiram Rakantu Desanam. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahitika Punyantang Anumoditwa Chiram Rakantu Tumamparam. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalang rakhantu sabadevata sababudhanubhavene sabadhamanubhavene sabasanganubhavene sada suti bhavantu te devo vasatu kalene sasasampati hotu cha pito bhavatu loko cha Raja Bhavatu Dhammiko. So, dann. Ich richtig gemacht.